Warum sagen wir, das Brot gib uns und nicht, das Brot gib mir? Wir sagen, das Brot gib uns statt mir, um uns zu erinnern, dass einerseits alles, was wir zum Leben brauchen, von Gott kommt und dass er andererseits, wenn es uns im Überfluss gibt, dies in der Absicht tut, dass wir unseren Überfluss an die Armen verteilen. Noch ein Gedanke, der ziemlich verschwunden ist inzwischen. Ja. Man schaut, der Weltreichtum verteilt ist oder muss schon fast sagen war. Inzwischen ist davon nicht viel übrig dann. Es zerrinnt ihnen zwischen den Fingern. Kann man wieder auf das zurückgeben, was oben gesagt ist. Irgendwann wird jeder wieder schauen müssen, dass er von einer normalen Arbeit lebt. Wird von sonst nichts übrig sein, bald einmal. Beziehungsweise nur durch die Gnade des Papa-Staat. Das ist dann nicht besonders lustig. Aus diesem Napf soll man nicht unbedingt fressen müssen. Dass man eben das Überflüssige den Armen gibt, das große Thema des Almosengebens, das ja auch für die Fastenzeit, die auch fürs christliche Leben eine große Bedeutung hat.